gewinnen. Gott sei Dank hast du nie kapituliert. Denn als du mich mit nach Hause gebracht hast, war Mama und Papa schockiert. Ich hab dein Hund Gassi geführt und gerne das mit der Krawatte probiert. Und dennoch waren sie der Meinung, ich wär nur ein Assi, der gern mal die Fassung verliert. Die anderen fragten dich, passt er zu dir? Kann er sich überhaupt artikulieren? Um mich über Wasser zu halten, hab ich diese Leute im Taxi kutschiert. Ich hab vieles versucht, Mappen kopiert, Akten sortiert. Auch wenn es nicht zu meinen Aufgaben zählte, hab ich meinem Chef sogar Kaffee serviert. Praktikum da, Praktikum hier. Nur leider hab ich mich bis heute nicht immatrikuliert und am Mathe studiert. Damit ich dir besser gefalle, Schatz, hätte ich alles probiert. Sie sagte zu mir, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Du bist so wie du bist, die Liebe sie liegt wohl in deiner Natur. Genug von den Normen, fast jeder versucht dich zu formen schon seit der Geburt. Business und Kohle, Fitness und Mode sind nur ein Teil der Tortur. Bleib wie du bist, denn für mich ist deine Erscheinung Bereicherung pur. Und bleiben sie stur, lass dir nichts sagen, denn deine Figur ist mehr als perfekt und deine Frisur braucht keinerlei Kur. Ich meine ja nur, ich komme aus einem anderen Land, passt das zusammen mit deiner Kultur? Am Anfang war keiner so wirklich begeistert, als sie von uns beiden erfuhren. Vergiss mal den Zeiger der Uhr, bleib lieber in deiner eigenen Spur. Du hast begriffen, ich bleibe, drum lässt du mich guten Gewissens alleine auf Tour. Ich leiste den Schwur, Seite an Seite mit dir, ich meinte zu ihr, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Staub auf, Staub auf. Ich glaub, mit dir kann ich Luftschlösser aufbauen, aufbauen. Du kennst meine Fehler und alle Details. Auch wenn ich nichts sage, weißt du Bescheid. Ich will nur, dass du nicht vergisst. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du